Kontext 21. Die Freiheit zum Sachzwang. Die WTO und ihre Funktionen. Eine Sendung von Markus Blümel, Sabine Däubler, Eva Rubi und Martin Schmidt. Spätestens seit den heftigen Protesten in Seattle ist die Welthandelsorganisation WTO in aller Munde. Ihre Kritikerinnen halten sie für eine der Trägerorganisationen eines sich weltweit durchsetzenden Neoliberalismus. Im Gespräch mit dem Ökonomen und Universitätsprofessor an der Uni Wien, Kunibert Raffer, erweist sich dieser Liberalismus als äußerst selektiv. Hinter der freundlichen Ideologie des freien Handels zeigen sich andere, weniger freundliche Funktionen dieser Organisation. Ein Interview über das Selbstverständnis der WTO und ihrer Proponenten, der Industrieländer. Die WTO ist eine Organisation, die ins Leben gerufen wurde als Nachfolgeorganisation des GATT, das in den 40er Jahren gegründet wurde, die Liberalisierung des Freihandels und die Deregulierung des internationalen Handels, auch nach Eigendefinition, sich zum Ziel gesetzt hat. Sehr interessant ist auch eine weitere Eigendefinition der WTO, die sie in einem ihrer Jahresberichte, ich glaube 1998, gegeben hat, indem sie meint, heute sei es notwendig, aufgrund der internationalen Gegebenheiten, dass Regierungen Entscheidungen treffen, die die Wähler nicht wollen. Und hier sei es eine Möglichkeit, die WTO zu benutzen. Man unterschreibt irgendwo hinter verschlossenen Türen eben Verträge und kann dann aufgrund der Notwendigkeit, die Verträge einzuhalten, sagen das eigene Volk bzw. die eigenen Wähler und Wählerinnen überspielen. Nicht Kritiker der WTO sagen, so sei sie, sondern die WTO selbst sagt, das ist unsere Funktion. Es gibt insgesamt eine neoliberale Politik bei uns, die öffentliche Leistungen für ärmere Schichten beschneidet. Es gibt im Rahmen der Maastricht-Kriterien der EU ja die Vorschriften, dass man also das Budgetdefizit zurückdrängen muss, gleichzeitig aber auch Budgeteinnahmen aufgibt, indem man gerade die Spitzensteuersätze für die Reichsten senkt. Also diese Automatismen gibt es ja. Und in diese Politik der neoliberalen Umverteilung von unten nach oben passt die WTO natürlich hinein. Aber man könnte jetzt nicht auf die WTO sagen, als Hauptkriterium oder als Hauptursache das Ganze zurückführen, weil da gibt es massive nationale, supranationale im Rahmen der EU und ähnliche Entwicklungen und Politiken, die das Ganze also wahrscheinlich noch mehr herbeigeführt haben als die WTO als solche. Vor allem, wenn Sie bedenken, dass die EU jetzt oder die Euro-Länder ja dimensionsmäßig, also über 80 und über 80% ihres Handels untereinander machen. Und da ist er sowieso frei im europäischen Markt. Also hier sind automatisch die Einflüsse des Außenhandels nicht so groß wie in einem Land, das also wie Hongkong oder so eine ganz andere Rolle des Außenhandels am BIP hat. Erst einmal ist es sicher, dass Industrieländer immer von Welthandelsmanagement mehr profitieren müssen als andere, weil sie ja 70-80% des Welthandels unter sich tätigen. Und daher ist es klar, dass jemand, der einen großen Anteil am Gesamtkuchen hat, natürlich auch bei Verbesserungen entsprechend mehr besser gestellt wird als andere. Der zweite Punkt ist, dass die WTO ja keineswegs den Welthandel als solches, wenn man betrachtet, was sie tut, liberalisiert, sondern nur dort, wo es Interessen großer und mächtiger Mitgliedsländer gibt. Das Multifaserabkommen bzw. Abkommen Textilien und Bekleidung ist ein ganz gravierendes Beispiel. Die Multifaserabkommen waren ein klarer Rechtsbruch des GATT, wurden aber trotzdem toleriert und sogar vom GATT betreut, nebenbei bemerkt. Und das hat man jetzt insofern legalisiert, dass man in der WTO ein eigenes Spezialgesetz, wenn Sie so wollen, ein Abkommen gemacht hat, das also jetzt die Industrieländer ermächtigt, den Handel nicht zu liberalisieren. Zum Teil in einer Weise, die also wirklich an das Komische grenzt oder diese Grenze auch übersteigt. Im ersten Liberalisierungsschritt nach dem neuen Abkommen wurde genau ein einziges Item liberalisiert, so Mädchen, Jäckchen oder was das war in Kanada. Sonst nichts. Das heißt, die Industrieländer sind nicht willens, in Bereichen, wo die Entwicklungsländer tatsächlich im Industriebereich konkurrenzfähig sind, zu liberalisieren, während man umgekehrt dort, wo man was verkaufen kann, wie zum Beispiel bei modernen Technologien, möglichst auch in den Entwicklungsländern die Barrieren beseitigen möchte. Daher ist die WTO vielleicht nicht von ihrem Konzept her, aber von der Durchführung eine etwas einseitige Angelegenheit, was auch unterstrichen wird mit dem Streitschlichtungsmechanismus. Wenn die Amerikaner in gröbster Weise die WTO-Regeln brechen, etwa durch Helms-Burton, dann sagen ihnen der WTO halt die Amerikaner, ja, wenn sie tatsächlich das ausfechten wollen vor ihrem Streitschlichtungsmechanismus, dann müssen sie halt überlegen, ob sie noch weiter bestehen wollen, weil dann treten wir aus. Während wenn Bangladesch irgendetwas tut, eine viel kleinere Sache, dann wird das also eisern durchgezogen. Und daher ist die WTO sicherlich eine sehr einseitige Sache, die insgesamt nicht im Interesse der Entwicklungsländer liegt. Also hier ist der über Jahrzehnte hindurchgehende Bruch der Freihandelsidee und auch Rechtsbruch, wenn man so will, bis das saniert wurde durch die WTO seitens der Industrieländer zu bemerken. Und diese Geschichte macht mich sehr skeptisch. Die Durchsetzung von minimalen Umwelt- und Arbeitsstandards ist nur auf internationaler Ebene zu gewährleisten, so sagt man. Was wäre dagegen einzuwenden? Ja, Umweltstandards eignen sich natürlich vor allem für Böswillige ideal als Argument, weil sie haben eine große Reihe gutwilliger Leute, die, und es ist ja wirklich ein Anliegen, die Umwelt zu schützen, das kann man ja nicht wegdiskutieren, die dann auch glauben, sie hätten sich endlich geändert, sozusagen sie als Akteur, und würden jetzt wirklich die Umwelt schützen wollen, und gleichzeitig kann man das dann aber wieder verwenden. Und daher, glaube ich, ist es kein Zufall, dass gerade Umweltschutz und Arbeitnehmerschutz, beides ganz wichtige Dinge, und ich bin sehr dafür, dass die Arbeitnehmer geschützt werden, ich bin sehr dafür, dass die Umwelt geschützt wird. Meine Skepsis bezieht sich nur darauf, ob tatsächlich die Leute, die im Rahmen der WTO als mächtige Vertragspartner agieren, das auch wollen. Und da glaube ich eben, das wäre mehr als zu beweisen. Es ist ein sehr begründetes und berechtigtes Anliegen, bestimmte Minimalarbeitsstandards zu verlangen oder auch Umweltstandards auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die Entwicklungsländer dagegen geradezu allergisch, und zwar deswegen, weil sie die berechtigte Sorge, würde ich sagen, haben, dass man das nur benutzt, um ihnen wiederum unter einem Vorwand, unter einem legalen Vorwand, irgendwelche Steine in den Weg werfen zu können. Denn wenn man sich die Industrieländer ansieht, die bis in kürzester Zeit, also Indonesien, Suharto ist noch nicht so lange her, alle Diktatoren unterstützt haben und deren Herrschaft auch aufrechterhalten geholfen haben, dass die plötzlich jetzt besorgt sein sollten über Lebensumstände von Leuten. Das erscheint also vielen Leuten, nicht nur Regierungen in Entwicklungsländern, etwas unplausibel. Und da vermutet man halt, oder wenn man die Umweltstandards zum Beispiel sieht, vom Regenwald in Brasilien spricht jeder, von den Abholzungen, die im entsprechenden Klima ähnlich aussehen, an der Pazifikküste von Kanada und den USA vor allem, spricht niemand. Oder die Auswirkungen des Zuckerrohrs, glaube ich, ist das, also der Landwirtschaft jedenfalls in Florida, auf die dortige, zum Teil sehr fragile Ökostruktur. Das wird auch kaum erwähnt. Und da haben wir also natürlich Entwicklungsländer, ich glaube leider, die berechtigte Sorge, dass das nicht in Wirklichkeit darum geht, Menschen lebenswürdige Standards zu verschaffen oder darum ginge, die Umwelt zu schonen, sondern dass man einfach nur einen weiteren Vorwand sucht, um Entwicklungsländer zu knebeln. Denn gegen die USA können sie sich das ja im Streitschlichtungsverfahren praktisch in die Haare schmieren. Da gibt es ja auch Sweatshops, wie man weiß, wo also Menschen zum Teil unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, aber da können sie klagen, bis sie grün werden. Ich hatte mal die Möglichkeit, mit jemand zu diskutieren, der so ein Zwischenhändler im Textilbereich ist, und der hat mir Folgendes gesagt: Wenn man die Konditionen im Vertrag sich ansieht, den er beispielsweise mit seinen Abnehmern macht, dann ist es jedem, der sich auskennt im Bereich, klar, dass diese Preise ohne zum Beispiel Kinderarbeit nicht zu halten sind. Was macht man dann? Man schreibt irgendeine Klausel, aber Kinderarbeit und andere böse Dinge dürfen nicht sein. Und das geht dann so lange dahin, bis halt irgendjemand einer Zeitung oder einer Nichtregierungsorganisation den Finger drauf legt. Und dann sagen die Abnehmer, hat er mir erzählt, ja, wir haben nichts davon gewusst, nein, uns, wir haben sogar die Klausel im Vertrag. Ja. Dann trennt man sich von diesem Zwischenhändler, nimmt sich einen anderen und da geht dasselbe Spiel wieder von vorne los. Also insofern würde ich auch sagen, ist die Ehrlichkeit der Besorgnis der Industrieländer über solche Praktiken ja auch nicht so ernst zu nehmen, denn sonst würden sie solche Dinge wohl auch dort abstellen, wo sie Zugriff haben im eigenen Land. Die WTO ist ja an sich nicht dafür, dass man Umwelt oder Konsumenten schützt. Dann denken Sie daran, dass man ja mit der Bestimmung, dass man einen hieb- und stichfesten wissenschaftlichen Beweis braucht, um also zum Beispiel Pharmaka verbieten zu können. Da wäre noch jetzt nach WTO-Standards, wäre es jederzeit wieder möglich, einen Contergan-Fall zu haben, denn es ist ja bis heute, glaube ich, noch nicht endgültig, wenn man will, nachgewiesen, dass die Einnahme von Contergan der Schwangere tatsächlich und nur diese dazu geführt hat, dass die verkrüppelten Kinder auf die Welt gekommen sind. Also hier wird der Konsumentenschutz und auch der Umweltschutz ja praktisch sowieso auf die Seite gedrängt, im Interesse des Verkaufens und der Gewinnraten. Und da frage ich mich halt, warum plötzlich, wenn es um Entwicklungsländer geht, denselben Akteuren, die solche Gesetze machen und abschließen, solche Verträge plötzlich jetzt die Umwelt und der Schutz von Leuten ein großes Anliegen sein soll. Wenn man offenbar weiß, dass gentechnisch manipulierte Waren in Europa sehr schwer absetzbar sind und in Amerika zunehmend auch schwerer absetzbar werden. Und da will man halt einfach die Konsumenten zwingen, blind zu kaufen. Denn hier würde man sagen, das ist nicht wissenschaftlich genug untermauert, dass das tatsächlich zu irgendetwas führt. Und da kann man lang streiten, selbst wenn Leute schon mit Verformungen da sind, will man auch sagen, ja, muss man jetzt nachweisen, dass wirklich diese, was sehr schwer ist, wie man weiß. Und hier wird also wirklich ganz bewusst auf Kosten der Gesundheit die Idee des Verkaufens gefördert. It gives us the possibility to watch, to feel involved, and maybe buy this new thing. Thank you. Neoliberale Politik wird auch im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds IWF vollzogen. Inwiefern kooperiert die WTO mit dem IWF bzw. auch mit der Weltbank? Ja, insofern als in den WTO-Regeln auch drinsteht, dass eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der WTO, dem Währungsfonds und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung stattfinden soll. Das wurde auch mittlerweile formal kontraktuell schon geregelt. Ja, insofern als das Abkommen über Landwirtschaft auch vorgesehen hat, dass die Netto-Nahrungsmittelimporteure, die ja durch ein Steigen der Agrarpreise, das man sich erwarten kann, wenn man Subventionen für Exporte streicht, betroffen gewesen sind, hier eine Art finanzielle Abgeltung bekommen hätten sollen, was sie aber nicht bekommen haben. Das heißt, hier wurden stark verschuldete Staaten zum Teil in eine noch stärkere finanzielle Drucklage gebracht. Eigentlich entgegen dem, was man ihnen vorher versprochen hat, aber die Verlässlichkeit, sagen wir mal, und Rechtsstaatlichkeit mancher Industrieländer oder vieler Industrieländer ist halt nicht so, wie sie in den Lehrbüchern als idealtypisch beschrieben wird. Und insofern nicht, kann man sagen, als viele Liberalisierungs- und Deregulierungsschritte schon vor der WTO im Rahmen der Strukturanpassung durch Währungsfonds und Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die sich selbst gern Weltbank nennt, durchgedrückt worden sind. Also insofern für ein Land in Afrika, das schon alles liberalisiert hat, ist die WTO eigentlich auch nicht mehr ein so großer Unterschied. Ein Land, eine Stimme, so sehen es die Statuten der WTO vor. Man weiß, dass man bestimmte Länder oder Ländergruppen in der EU nicht vergraulen darf, sozusagen. Und es wird auch immer wieder darauf gedrängt, möglichst einstimmig die Beschlüsse zu fassen. Das heißt, einstimmig heißt in Wirklichkeit ja nur, dass die Großen sich einigen. Es war ja bei der WTO-Gründung nicht anders. Das Blair-House-Abkommen über die Landwirtschaft wurde zwischen EU und USA ausgehandelt und nicht zwischen 100 und noch was Unterzeichnerstaaten. Ne? Also da ist dann plötzlich die Einstimmigkeit nicht mehr so groß, da dürfen die dann alle zustimmen. Und es gibt ja auch eine Reihe von Gesprächen, was auch in Seattle kritisiert wurde von den NRO, die so im Hinterzimmer geführt werden, wo also dann nicht nachvollziehbar Leute ausgesucht werden, beziehungsweise Ländervertreter ausgesucht werden, die dabei sein dürfen oder auch nicht. Und deren Beschlüsse dann offiziell auch durchgezogen werden. Also die Praxis unterscheidet sich sehr, sehr wesentlich von der an sich sehr, soll man sagen, demokratischen, wenn man jetzt Länder als Einheiten nimmt, demokratischen Struktur, die die WTO laut Vertrag hat. So entgeht der Öffentlichkeit nicht nur, ob und wer regiert, sondern auch wozu. Was bleibt, ist die Freiheit zum Sachzwang. Unsere Regierung sagt auch immer, man muss modernisieren, ohne zu sagen, was genau sie machen wollen. Das klingt ungefähr so, man muss laufen. Was möglicherweise für Marathonläufer auch eine gute Strategie ist, aber für die meisten Leute nicht. Die wollen wissen, wohin sie laufen sollen, warum sie laufen sollen, wie schnell sie laufen sollen. Und da gibt es eben solche Schlagworte, die sehr häufig nicht kritisch angesehen werden. Und da gibt es eben Argumente, wie man müsse beispielsweise den Reichen weniger Steuern abverlangen. Man müsse weiterhin erlauben, dass sie innerhalb der EU in bestimmten Ländern wie Luxemburg eben steuerschonend anlegen können. Das sei notwendig, damit das Ganze besser funktioniert, letztlich für alle, damit Arbeitsplätze geschaffen werden, die ja in dem Ausmaß offenbar dann nicht geschaffen werden, wie die Vergünstigungen erteilt werden. Und das ist einfach eine Reihe von Politiken, die in die Richtung gehen. Und das kann man, da braucht man die WTO nicht mehr dazu. Sondern ich würde eher umgekehrt sagen, die WTO ist mit ein Ausfluss dieser Politik. Nicht ein Betreiber dieser Politik, sondern ein Ausfluss. Natürlich gibt es da wieder Rückkoppelung, dass die WTO das dann wieder verstärkt. Und die WTO bietet sich ja, wie ich am Anfang gesagt habe, auch selber an, als Möglichkeit, eben über internationale Verträge den Widerstand von Wählerinnen und Wählern auf die Weise auszuschalten. Ist in der EU ja nicht anders. Ne? Und der Finanzminister sagt dann, ich kann nichts dafür, aber nach den Maastricht-Kriterien muss ich jetzt da noch die und jene Milliarde herunterschneiden und da muss ich halt jetzt irgendwo zulangen. Und wo kann ich zulangen? Bei den Politikern vielleicht ist das nicht so gut, weil die muss man ja gut bezahlen, aber vielleicht bei alleinstehenden Müttern oder so, da könnte man noch was wegschneiden. Ne? Weil denen geht es halt so gut, die schmarotzen da sozial vor sich hin, da kann man vielleicht noch was aufschneiden. Und da kann man sagen, wir können nichts machen, wir müssen dieses Ziel ja erreichen. Ne? Wir müssen irgendwo sparen. Und so kann man sich selbst Vorgaben geben, die man dann wiederum als Vorgabe oder als Vorwand nimmt, um bestimmte Dinge zu machen. Freedom to kill. Die Sendung gestalteten Markus Blümel, Sabine Däubler, Eva Rubi und Martin Schmidt. Die Musik stammt vom Balanescu-Quartett, Auszüge aus den Stücken East und Revolution von der CD Luminiza. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.